Sir! Jawohl, Sir! Bullshit, ich höre ja nichts. Habt wohl alle nur Luft im Sack. Sir! Jawohl, Sir! Wenn ihr Ladies meine Insel verlasst, wenn ihr meine Ausbildung überleben solltet, seid ihr eine Waffe, seid ihr Priester des Todes und fechtet am Krieg. Aber bis zu diesem Tag seid ihr Dreck, seid ihr die Priester lebt. Seinen Schwanz in meinen After. Ohne mich zu fragen, steckte mir der Fremde seinen Schwanz in meinen After. Steckte mir der Fremde seinen Schwanz in meinen After. du die Paarungsgeräusche aus Berlin? Ficken, ficken, ficken. Hörst du die Paarungsgeräusche aus Berlin? Ficken, ficken, ficken. Ficken, ficken, ficken.

jemanden durchs Internet kennen, der vorgab, Sadist zu sein. Aber als ich ihn bat, mich mit einem scharfen Messer zu schneiden, weißt du, was er da gesagt hat? Wenn ich das tue, dann blutest du doch.